So ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute ist wieder ein besonderer Tag bei uns. Wir haben einen Gast, einen prominenten Gast. Und ich freue mich sehr, ihn begrüßen zu dürfen, Max Schautzer. Schönen guten Morgen, guten Abend. Hallo Jan. Das ist ja sehr spät. Ist das so deine Zeit oder liegst du schon in der Haia normalerweise? Nee, ich bin Nachtmensch, aber Nachtmensch. Ist nicht meine Zeit, um im Studio zu sitzen. Ja. Wobei du ja auch Hörfunkerfahrung hast und wahrscheinlich auch schon mal nachts moderiert hast, ich oder? Ich habe Musik bis zum frühen Morgen früher, ja sehr oft. Und damals kamen auch sehr viele Gespräche dann zu mir durch ins Studio, ja, zum Moderator. Und ich kann also viel nachfühlen, was du hier, ja, erlebst, und bin schon gespannt, was wir beide zusammen heute hier erleben. Ja, ich bin auch gespannt. Wenn ihr zum allerersten Mal eine Sendung hier bei mir seht mit einem prominenten Gast, erkläre ich euch kurz, wie das geht. Ihr könnt jetzt hier anrufen und Max Schautzer alle Fragen stellen, die ihr ihnen vielleicht schon mal stellen wolltet. Ihr könnt Kritikformulierungen, Lob formulieren natürlich auch. Also was möchtet ihr gerne Max Schautzer fragen? Ruft an, kostenfrei unter 0800 5678 111 oder faxt unter 0800 5678 110. Thema heute bei Domian, Max Schautzer. Und es gibt eine kleine Tradition, immer wenn ich prominenten Besuch hier habe, beginnt die Sendung mit 7, 8 oder 9 Domian-Fragen. Mhm. Und das machen wir heute auch. Ja. Und ich bitte um jeweils eine kompakte, aber eine gute Antwort, damit wir dann auch, ja, schlauer sind hinterher. Erste Frage: Wenn Max Schautzer mal richtig die Sau rauslassen sollte, was würde er tun? Dann setzt er sich ins Auto und flucht mal richtig los. Aha. Weil da ist er dann alleine und kann eigentlich das tun, was er auch wirklich oft macht. Wobei er mir gerade erzählt hat, dass er heute schon ein Knöllchen bekommen hat, nämlich. Oh ja, in Österreich hat er mich erwischt. 3 Vergehen, zu schnell gefahren, über die durchgehende Linie gefahren und auch nur ein Auto bei Überholverbot überholt. Also es waren 3 Vergehen, aber ich bin eigentlich ganz glimpflich davon gekommen. Das heißt, 800 Schilling. 800 Schilling? Geht 100, noch. 110, 12. Sehr glimpflich. Wir grüßen mal Österreich. Ja. Der geht nett mit Max. Du bist ja Österreicher. Mhm. Du bist, ja, Österreicher. Zweite Frage. Was ist deine Lieblingsfernsehsendung? Meine Lieblingsfernsehsendung ist eigentlich jede Sportsendung, die die Sportarten präferiert, die ich mag. Mhm. Dritte Frage, wie beurteilst du das Verhalten von Oscar Lafontaine? Negativ, und also ich finde das, was Lafontaine gemacht hat, weder menschlich noch seinen Parteifreunden und seinen Wählern gegenüber vertretbar und entschuldbar. Vierte Frage, welche sexuelle Fantasie hat dich als junger Mann am meisten beschäftigt und beflügelt? Ach, das war ein ganz harmloser Mann. Hat damals so Bücher gelesen, die so andeutungsweise irgendeine Erotik hatten. Das waren Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Tom Sawyer. damit fing es an. Aber, ja, harmlos die Zeiten noch waren. Ja, eigentlich so wirklich die versteckte Erotik. Und das steigerte sich dann. Da hat man natürlich auch Zugriff zu besseren und interessanteren Büchern gefunden. Aber ich habe die Erotik eigentlich in Büchern erstmal kennengelernt. Ja. Sechste Frage. Wie würdest du dein Selbstverständnis als Deutscher beschreiben? Mein Selbstverständnis als Deutscher, also als Deutsch sprechender, ich habe österreichische Staatsbürgerschaft nach wie vor. Selbstverständnis als Deutscher ist eigentlich, wenn man sie ganz global nimmt, also weltweit sich darstellen sollte, dann muss man sagen, dass man eine wichtige Verantwortung trägt innerhalb Europas. Aber auch bei der Historie, die Deutschland zu vertreten hat, auch als Persönlichkeit, als Wähler, als Staatsbürger, als aktiver Bürger und vor allem auch als Mensch mit Vorbildfunktion. Also ich bin nicht dafür, dass man zu sehr gebeugt geht, weil man so viel Last der Geschichte mittragen sollte. Man kann schon aufrecht gehen, aber man darf nicht verschweigen, dass Deutschland doch eine große Verantwortung aus der Geschichte auch in die Zukunft zu tragen hat. Du hast auch die deutsche Staatsbürgerschaft? Nein. Ach so, ich dachte, ich könnte sie haben. Ja. Wenn du einen Tag lang eine Frau sein könntest, was würdest du dann am liebsten tun? Einen Tag lang eine Frau? Ach, dann würde ich einfach mal durch die Modegeschäfte gehen und hinter den Vorhängen verschwinden und endlich einmal so ein Fummel anziehen. Ein Fummel anziehen. Ah ja. Na gut. Was ist deine Meinung zur aktiven Sterbehilfe? Eine sehr differenzierte Frage, die auch eine differenzierte Antwort erfordert. Aber ich glaube, dass es Situationen gibt, wo ich sofort sagen würde, ich bin dafür. Mhm. Und die letzte Frage. Was würdest du Gott fragen? Ich würde Gott fragen, ob die Personalentscheidung bezüglich des aktuellen Papstes wirklich so richtig war im Nachhinein, weil ich mit dem, was der derzeitige Papst macht, nicht so ganz einverstanden bin. Mhm. Vielen Dank. Das waren unsere Einstiegsfragen, die Domian-Fragen. Und jetzt seid ihr aber am Zug. Wenn ihr Max Schautzer auch etwas fragen wollt, egal aus welchem Bereich, ruft ganz einfach an. Ihr habt heute Nacht die Gelegenheit dazu, Telefonnummer 0800 5678 111 und ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Und wenn ihr faxt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer draufzuschreiben, damit wir euch dann gegebenenfalls zurückrufen können. Erste Anruferin heute Nacht, Carmen, und Carmen ist 29 Jahre alt. Hi. Hallo. Carmen, deine Frage an den Max. Erstmal hallo Jürgen und hallo Max. Hallo. Guten Abend allerseits. Ja. Also nach all dem Ernsten, was ja jetzt zur Sprache kam bei den sieben Fragen, als zumindest die letzten, habe ich eine ganz profane und intime Frage an Max Schautzer. Mhm. Ja. Und zwar möchte ich auch hinsichtlich des Älterwerdens gerne wissen, wie Herr Max Schautzer zu seinem Körper steht. Oh, der Körper würde sich jetzt schwer beschweren und sagen, du vernachlässigst mich im Moment. Wie alt bist du? Ich bin 59. 59. 48 geboren. Ja. Also der würde sich wirklich mit Recht jetzt beschweren dürfen, weil, das habe ich mir aber jetzt vorgenommen, jetzt geht's wieder los. Ich war jetzt gehandicapt, ich hatte einen Bänderriss im Sommer und das hat sich ja so über 2 Monate jetzt hingezogen. Ich war also wirklich gehandicapt. Habe eine Entschuldigung, dass ich also jetzt weder laufen konnte, noch in den Fitnessraum, den wir zu Hause haben, nicht begeben konnte. Aber jetzt geht's wieder los und das ist auch wirklich nötig. Ja. Kam, hattest du etwas Bestimmtes im Sinn mit der Frage? Natürlich. Ja. Dachte ich mir doch. Ja, gerade im Hinblick auf Fernsehen und älter werden ist ja schwierig. Gerade wenn man so an, nehmen wir so das aktuellste Beispiel Rex Gildo zum Beispiel, der ja nun anscheinend wirklich ein Problem auch mit dem Älterwerden hatte, weil er ja immer extrem auf Äußerlichkeiten auch gebaut hat. So. Mhm. Und da denke ich doch, dass es vielleicht ein Problem sein könnte, wenn einem die Härchen schon ausfallen und wenn man über die eine oder andere vielleicht Schönheitsoperation oder sowas nachdenkt. Ja, denkst du darüber nach? Würdest du dich liften lassen? Nein. Ich meine, das machen ja immer mehr Männer, warum eigentlich nicht, ne? Nee, aber ich glaube, ich hätte dann also kein entspanntes, sondern ein gespanntes Gesicht. Ich hätte meine Lachfältchen nicht mehr, ich hätte meine Schlupflider nicht mehr. Ich glaube, das habe ich mir erworben, ganz ehrlich. Aber darüber habe ich nicht nachgedacht. Ja, aber überhaupt so. Aber weil Rex Gildo ist der Name gefallen ist. Also ich kann das schon auch nachvollziehen. Den Rex habe ich eigentlich relativ gut gekannt. Nicht so gut, wie viele jetzt im Nachhinein vorgegeben haben und sich dann auch aufgeschwungen haben, jetzt Stellung nehmen zu müssen zur Lebensweise von Rex Gildo und zu dem, was vielleicht das auslösende Moment für seine Entscheidung war, aus dem Leben zu gehen. Aber wenn jemand natürlich als Schlagersänger, als Entertainer im Mittelpunkt steht, ist es was anderes als jetzt ein Moderator, der eigentlich sich gar nicht als Entertainer sieht. Ich bin jetzt nicht derjenige, der jetzt seine Person in den Vordergrund stellt, sondern... Also heißt das wirklich, dass du keine Probleme mit jedem neuen Geburtstag hast? Also wenn du jetzt 60 natürlich bist... Natürlich, jeder hat Probleme. Also nicht jeder. Das wäre schon. Also die Probleme habe ich schon. Also muss man schon damit fertig werden, weil man schon sich fragt, wo sind die ganzen Jahre oder Jahrzehnte auch geblieben? Aber man muss einfach dazu stehen und sagen, das sind jetzt Abschnitte, die habe ich hinter mir und irgendwann muss man auch überlegen, ob man das, was man macht, auch nur in dem Alter noch tun sollte, ob man nicht vielleicht was anderes dem Alter entsprechendes macht. Das sind schon Fragen, die ich mir auch stelle. Carmen, bist du zufrieden mit der Antwort? Ja. Ja, okay. Danke für den Anruf. Tschüss, Carmen. Du hast gerade so eine Andeutung gemacht. Denkst du darüber nach, dass du eventuell ein bisschen kürzer treten möchtest in Sachen Fernsehen? Das mache ich schon, ja. Wobei du ja immer noch eine große Fernsehpräsenz hast. Ja, das ist was vor der Kamera ist, ist eigentlich auch nur ein Teil meines ganzen Berufes, ein Teil meiner Tätigkeit. Ich mache noch ganz andere Dinge und nicht nur jetzt im Unterhaltungsbereich, sondern das sind auch Medienbereich, die Nicht-Unterhaltung betreffen. Was ist das genau? Das sind Medienkooperationen, die ich mache, oder jetzt die nicht die leichte Unterhaltung, sondern sag jetzt mal Ich habe jetzt etwas gemacht, da haben wir einen Roadmovie gedreht in Amerika mit den bedeutendsten Jazzmusikern Deutschlands. Das habe ich organisiert, das habe ich als Veranstalter auch durchgeführt, eine Jazz-Tournee von New York nach Chicago, New Orleans, Bahamas und einen Film davon gedreht. Also solche Sachen. Also du kannst dir durchaus vorstellen, obwohl du so viele Jahre, Jahrzehnte im Fernsehen präsent warst, unglaublich präsent warst eigentlich, dass du auch ohne Fernsehen gut leben kannst? Ich kann mir auch Schreibtischtätigkeit vorstellen. Ich war 4 Jahre für RTL in Düsseldorf, war Deutschlandchef und habe dort ein Studio geleitet. Also es hat mir auch Spaß gemacht. Also einfach. Wird man nicht süchtig nach diesem Ding da vorne, nach der Kamera? Da muss man sich davon befreien. Das ist schwierig, aber man muss die Distanz zur Kamera, zu diesem Gewerbe, zu dem, was natürlich auch die Eitelkeit, die man wieder streichelt und befriedigt. Ich fand das ja so schrecklich. Ich habe früher als junger Mann und hinterher, als ich das bewusster beobachtet habe, natürlich, wie wir alle, unglaublich Herrn Kuhlenkampf bewundert. Und dann fand ich das sehr tragisch, als man so mitbekam, dass er nicht loslassen konnte und dann auch noch als sehr alter Mann sich Sendung angetan hat bis zum Schluss, wo alle sagten, und es war einem auch klar, wenn man sich das anschaute, lass es sein, Kuli, du hast so ein Denkmal gesetzt, beschädige dich nicht selbst. Kannst du das verstehen, dass man dann vielleicht auch immer wieder nochmal zurück will, wieder rein vor die Kamera, wenn man so lange im Zenit des Rampenlichts stand? Ich kann es verstehen, dass jeder Schauspieler, der irgendwann schon sich vorgenommen hat, von der Bühne abzutreten, dann doch wieder eine Rolle annimmt, doch wieder den Applaus sucht, doch wieder einen Vorhang aufgehen oder sich schließen sehen möchte. Das kann ich nachvollziehen, aber man muss halt schauen, dass man für sich einen guten Abgang schafft. Hast du für dich eine Zeit festgelegt, wo du sagst, so ab 65 trete ich nicht mehr für die Kamera? Deswegen habe ich auch einen Beruf gewählt, der das Rentenalter nicht oder das Pensionsalter nicht so fixiert. Weder meine Arbeitszeiten noch meine Lebensendzeit oder Berufsendzeit ist festgelegt. Lebensendzeit natürlich schon, das ist das Schicksal oder der liebe Gott hat das festgelegt. Aber ich muss also nicht mit 60 oder 65 aussteigen, bin ich gezwungen. Ich kann also früher aussteigen, ich kann auch, wenn ich will. Irgendwas werde ich immer machen, aber das muss nicht vor der Kamera sein. Okay. Es geht weiter mit Ronny und Ronny ist 24 Jahre. Ronny, ein Mann wahrscheinlich. Ja, richtig. Ronny. Grüß dich, Domian. Ja. Grüß dich, Herr Schautzer. Hallo. Ist ja toll, dass ich mal durchgekommen bin. Ja. Ich habe eine Frage. Und zwar habe ich im letzten Jahr diese Domian-Sondersendung gesehen. Das war zum Christopher Street Day. Ja. Und da war der Herr Schautzer. So ein Außenreporter. Ja. Ja. Der war in diesem, ich glaube, das war so ein schwuler Tanzclub oder was? Ja. Und ja. Im Lulu, in dieser großen Schulendisco in Köln. Ja. Ja. Und da würde mich mal interessieren, also ich war wie vom Kopf gestoßen, als ich da den Herrn Schautzer gesehen hatte zwischen diesen ganzen Dreck-Queens und so. Ich glaube, einige von seinen Fans vielleicht auch. Das war auch mein erster Besuch dort, aber ich habe das, als man mir das angeboten hatte, also ganz spontan zugesagt. Hatte er direkt einen Stein im Brett, als er das gemacht hat. Also, ja, aber deine Frage war gar nicht fertig, Ronny. Ja. Was war jetzt die Frage? Genau, die Frage. Die Frage war einfach, wie du dich dabei gefühlt hast. Hast du dich da wohl gefühlt? Unter all den Tunden. Ja, so wollte ich halt jetzt nicht sagen. Aber. Nein, es war zunächst einmal natürlich eine reservierte Haltung, auch dort mir gegenüber, weil sie gesagt haben, der Schauzer, wie der, ja, genau. Warum. Aber die habe ich dann abbauen können und auch von mir aus war die Schwelle schnell überwunden. Und es entstand sofort ein Vertrauensverhältnis und ich glaube, dass ich das auch so präsentiert habe, dass man gesehen hat, dass ich mich jetzt nicht hier anbietere, sondern eigentlich auch aufgezeigt. Was mich damals enttäuscht hat, war, dass doch viele, als das Fernsehen dann anfing zu übertragen, dann verschwunden sind, viele Pärchen traurigerweise nach unten, im Keller war ein anderer Raum. Das hat mich ein bisschen betroffen gemacht. Ansonsten hat mich die Aufgabe unheimlich gereizt und ich finde, dass man eben die Offenheit bei diesem Thema auch durchaus zeigen sollte, indem ich da eingesetzt worden bin. Das hat die Redaktion ja auch ausgedacht und auch wohl überlegt. Und also mir hat die ich, Aufgabe, ich muss dir ja sagen, dass mich war die Aufgabe sehr reizvoll, dass wir ganz, ganz erstaunt waren, als du zugesagt hast. Aha. Weil wir alle gedacht haben, das macht er nie. Das ist so seinem Image nicht gemäß, sowas zu machen. Nö, ich habe eigentlich in meinem Leben immer gerne Dinge gemacht, die mir nicht zutrauen. Das ist sehr lobenswert. Also Ronny, dir hat das gut gefallen. Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Ich fand das fantastisch. Herr Schauzer, wie stehen Sie denn generell zu diesem Tohuwabohu am Christopher Street Day? Also ich muss sagen, ich bin selber nicht schwul. Ich habe seit 2 Jahren eine Freundin, aber mein Bruder ist schwul. Ich bin letztes Jahr zum ersten Mal mit dem am Christopher Street Day um die Häuser gezogen. Ja. Und ich muss sagen, ich fand das super. Aber wie Karneval im Sommer. Ja, ja. Ich fand das toll. Wie finden Sie das? Ist das übertrieben? Also ich habe mir den Abend auch dann so ein bisschen kritisch auch im Nachhinein betrachtet, selbst betrachtet, auch die Berichterstattung im Fernsehen. Und wenn ich einen Kritikpunkt ansetzen darf, dann möchte ich sagen, dass er mir dann zu sehr, so nach Mitternacht, das war schon weit nach unseren Reportagen, doch ein bisschen zu sehr nur auf Sex fokussiert war, das ganze Thema. Denn irgendwann haben die Jungs natürlich nur noch das im Sinn, das dann ist klar. Nur noch Fun, dann wollten die nur noch Fun, das ist klar. Aber das habe ich jemals, als sage ich es mal, als Außenstehender dann so empfunden. Aber ansonsten fand ich das so reichhaltig. Da gehört natürlich auch so ein schwulen Tanzclub dazu. Ja, natürlich. Der mich wiederum überrascht hat, weil es so konservativ war. Ich dachte, das muss ja da sehe ich endlich mal was anderes. Und es war eigentlich, fast spießig. Du warst ja auch in einem relativ harmlosen Club. Aha. Es gibt auch andere. Ja. Es gibt auch andere. Aber ich meine, du bist ja natürlich durch dieses Geschäft, Showbusiness und Theater oft in deinem Leben wahrscheinlich konfrontiert worden mit Schwulen. Ja. Ich habe ja auch Schauspielschule gemacht und da waren viele Freunde und viele Kollegen und man ist eigentlich auch mit deren Problemen auch natürlich immer wieder konfrontiert. Also wie viele ich in ihrer im Liebeskummer trösten musste. Ronny. Verbal natürlich. Weißt du, was uns beide, glaube ich, jetzt sehr interessiert noch? Ich vermute, das interessiert dich auch, was ich jetzt gerade im Hinterkopf habe. Bitte? Ob der Max in jungen Jahren, das war sicher ein schmucker Kerl, ist er heute immer noch, hattest du mal eine homoerotische Erfahrung? Ich war damals, glaube ich, so naiv, dass ich manches nicht gemerkt habe. Ich habe auch Schauspielstudium einen Lehrer gehabt. Im Nachhinein weiß ich, dass die ganze Zuneigung zu mir nicht rein... Aber es ist nichts abgegangen. Nicht rein, nein. Es ist nicht rein, es ist nicht, nee, ich hab's, er ist sauber geblieben. Ich hab's wahrscheinlich gar nicht gemerkt. Die anderen haben das gesehen, aber ich hab's nicht gemerkt. Ja. Ich war so nett zu dir und der mag dich, aber... Aber diese wir sind Szene, auch anders, wir sind anders erzogen worden. Diese Szenerie ist schon sehr seltsam. Mich haben dann Leute hinterher angesprochen nach der CSD-Sendung. Mensch, ist der Max Schauze, ist der auch schwul? Nein, sag ich, er ist nicht schwul. Nicht alle Leute, die in solchen Sendungen auftreten, müssen dann auch gleich schwul sein. Ronny, war's das? Nee, ich hätte noch eine ganz andere Frage. Na. Ich habe bei Stefan Raab, bei TV Total, so einen Ausschnitt gesehen, da ist quasi Ihnen, Herr Schauze, auch so ein Pleiten, Pech und Pannen passiert. Von immer wieder sonntags. Ja, genau. Was war diese Geschichte mit Rostock oder was das war? Ja. Können Sie über sowas lachen, wenn Sie da selbst verarbeitet werden oder ist das... Ich habe ja schon ein Riesenarchiv von meinen Pannen. Wenn man über die anderen lacht und die anderen vorführt, dann muss man natürlich auch sich selber nicht ausnehmen. Und klar lache ich darüber, weil das ist bei Live-Sendungen, wenn 10 Live-Sendungen sind und sowas irgendwann passiert, dann ist die Trefferquote natürlich entsprechend. Und das muss man aufheben. Das haben wir ja selber auch aufgehoben. Das hat er, glaube ich, von uns. Ja. Ronny, danke. Ja, ich danke auch. Ja. Julia, mach weiter, so ist eine super Sendung. Ja, danke schön. Danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt kommt Franka dran. Und Franka ist 19 Jahre alt. Hallo? Franka. Ja, hallo. Ja. Ich wollte ein Geständnis machen. Ein Geständnis? Ein Geständnis. Jetzt sind wir aber hochgespannt. Ja, jetzt kommt's. Und zwar war ich in den Ferien, bin ich zu Bekannten gefahren. Ja. Und ich habe halt so eine Special-Kamera mit so einem ganz super geilen Teleobjektiv dran, wo du echt richtig geil auf Entfernung halt Leute, sag ich mal, fotografieren kannst, beziehungsweise beobachten kannst. Und da war ich so frei und habe dich, Max, bespannt. Was? Wo war das denn? Das war in deinem Heim. Und zwar habe ich dann ein Foto von dir gemacht, wo man dich mit Boxershorts gesehen hat. Und nein. Und zwar habe ich doch... Schicken. Das kommt ja noch. Ja, warte. Dann wo war das? In Spanien, auf Mallorca? Nee. Und dann auf jeden Fall habe ich... Jetzt bin ich jetzt gerade voll. Was war, wo ich gerade stehen bin? Also du hast einen Boxershort. Völlig verwirrt. Ja. Max schaut seinen Boxershort. Also du hast ihn fotografiert im Boxershort. Ja, genau. In der Badehose. Und dann habe ich heute die Fotos abgeholt. Und da ist ein netter Moment in seinem Leben drauf. Und zwar sieht man auf dem Foto so ein bisschen so Seite. Also der ist ja so vorbeigespaziert am Fenster. Ja. Und das ist eine lilane Boxershorts und da sind, glaube ich, das müssten weiße Häschen sein, die da drauf sind. Und man sieht auch so ein bisschen, so ein ganz klein bisschen Schambehaarung. Und ich wollte mal fragen, ob du wirklich lila Boxershorts hast, nee, mit weißen Häschen. Nee. Ob ich das überhaupt war, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wo soll das denn gewesen sein? Sag mal, eine Frage. Kennst du eigentlich, gibt es eigentlich auch Pleiten, Pech und Pannen im Radio? In Österreich gibt es eine Sendung, die heißt Pleiten, Pech und Pannen, ja, aber da geht es eigentlich um andere Pannen. Vielleicht werden wir gerade verarscht. Okay, ich muss ja mal zugeben, dass ich ja eigentlich auch Pech habe, weil eigentlich bin ich ja die käsesüchtige Frau Antje und wollte erzählen, dass ich, dass heute auf meiner Firma im Büro halt mein Geburtstag nachgefeiert worden ist und ich als Geschenk natürlich, erstmal kam ich in den Konferenzraum rein, wo da war da so eine fette Frau Antje mit 1000 Tulpen in der Hand und da war da mein Geschenk, dann habe ich das verdeckt und habe ich 1000 Kilo Käse geschenkt bekommen und auf dem Weg wollte ich mich nochmal herzlich bedanken. Ja. Okay, Franka. Mach's gut. Ja, aber der Käse hat geschmeckt, ja. Ja, super. Nur alten Gouda. Tschüss, Franka. Dafür wollte ich mich auch ganz herzlich bedanken. Tschüss. Ja, guter Tschüss. Gag. Danke. Ich habe gerade gesagt, dass du so sehr viele Jahre im Showgeschäft bist, im Fernsehen. Ja. Wie hat das eigentlich angefangen? Ich wollte eigentlich als Kind schon zum Radio. Mich hat Radio fasziniert und Radio war damals sowieso eigentlich das zentrale Medium. Ich bin ja noch im Krieg geboren. Ich habe ja Kriegsangriffe, Tieffliegerangriffe und sowas, Bombenangriffe auch noch erlebt. Und man hockte da vorm Radio. Und später war Radio für mich die große Welt. Kurzwellen, Mittelwellen, Langwellenradio, UKW gab es erst später. Und Fernsehen war noch kein Thema. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich müsste ich mir das Rüstzeug holen. Und dann bin ich in Wien auf die Schauspielschule. Neben meinem Wirtschaftswissenschaftenstudium. Und, aber nicht, um auf die Bühne zu gehen. Ich habe zwar Kabarett gemacht in Wien und dann bin ich aber zum Radio und das hat hier beim WDR als erstem Sender geklappt. Ich sollte beim ORF anfangen, hat ein bisschen gedauert. Dann war ich Discjockey in Aachen in der allerersten Diskothek Europas. Waren das eher so Unterhaltungssendungen oder journalistische Formate? Nee, mit Unterhaltung habe ich erst viel später angefangen. Ich habe angefangen, Im Radio habe ich alles gemacht, aber ich Sprecher, Nachrichtensprecher, Features, Hörspiele, also was man so gemacht hat, Sportnachrichten. Und Fernsehen habe ich angefangen bei Hierzulande heutzutage. Da hat Werner Höfer mich ins Fernsehen rübergeholt und mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, auch Fernsehen zu machen. Und ich habe gesagt, bitte, wenn Sie glauben, aber was denn? Und ja, dann ging das dann los, aber die erste Unterhaltungssendung kam erst Mitte der 70er Jahre. Das war im Fernsehen Musikerstudio B. Ja, da war ich nur ein kleiner Kerl und das war die Sendung überhaupt, wenn ich die mal sehen durfte. Das war eine ganz spektakuläre Musiksendung. Ne? Die hast du auch moderiert. Also als Gastmoderator. Es gab Henning Fenske, erinnere ich mich, Chris Horn natürlich. Nach Henning Fenske gab es nach Henning Fenske, mich als Gastmoderator, ja. Und dann ging es peu à peu immer weiter bergauf und mit immer mehr Sendungen. Ich glaube, allein gegen alle, so ein Städtequiz, das war gleich Samstagabendshow, Eurovision, Deutschland, Österreich, Schweiz. Das habe ich mit 16% Einschaltquote, also als ganz down, das sollte eigentlich schon abgesetzt werden, übernommen. Und dann hatte ich das hochgebracht bei der fünften Sendung auf 48%. Wahnsinn. Und das sind Zahlen heute. Ja, nicht Reichweiten, sondern Einschaltquote. Also ja. Reichweite wäre es ja noch mehr heute. Ja. Das waren schon Wahnsinnszahlen. Max, ich habe einen Zeitungsausschnitt mitgebracht. Ja. Und zwar ist das ein Artikel aus der Weltwoche. Da schreibt die Weltwoche, Max Schautzer ist einer der bekanntesten TV-Moderatoren, aber keiner weiß es. Aha. Kritiker bezeichnen ihn als Weichspüler und Mann ohne Eigenschaften. Ne? Haben dich wahrscheinlich 1000 Leute schon 1000 Mal gefragt. Ja. Wenn man so etwas liest, tut dir das schon ein bisschen weh? Das ist ein seltsamer Satz. Max Schautzer ist einer der bekanntesten Fernsehmoderatoren, in der Tat. Aber keiner weiß es. Man gewöhnt sich dran. Man ist dann der Netti und das ist klar, man ist irgendwo hat man ein Klischee. Das hat sich natürlich auch gebildet. Das strahlt ja auch ab von den Sendungen, die man moderiert oder wie man das macht und wie man seinen Beruf auffasst und wie man natürlich auch als Person ist. Ich bin natürlich kein Typ, der hoppla, jetzt komme ich so in die Sendung reinkommt, sondern eigentlich sich zurückhält. Bist du authentisch? Ja. Das heißt, du bist zu Hause. Anders hätte ich das nicht überstanden. Ja, das heißt, du bist privat auch jemand, ja, eigentlich so wie ich dich bisher im kleinen Rahmen kennengelernt habe, kann ich das bestätigen, der auch sehr freundlich ist, sehr zuvorkommend, sehr fair und halt im Prinzip. Ich habe keine auch so zwei Gesichter. Also ja, das könnte ich, das, man kann so eine Rolle auch nicht durchstehen. Man kann dennoch, also gibt es, hast du nicht. Wasche nicht dauernd stricken. Ne? Ja. Also, es hat dir offensichtlich Spaß gemacht, bei unserer Schulensendung beim CST mitzumachen damals. Mhm. Hast du nach der großen Fernsehkarriere, die hinter dir liegt, noch irgendeine Sehnsucht, wo du sagen würdest, na, so eine Talksendung oder so ein Format oder so eine Gameshow oder was weiß ich, würde ich sehr gerne mal machen, obwohl sie eigentlich gar nicht zu mir passt. Oder ein Late-Night-Format oder irgendwas, ich frage es. Ich würde schon etwas wieder auf der seriöseren Schiene, weil irgendwann mal das Tralala ist mir dann auch leid. Und ich glaube, dass wenn ich nur was mache, was Neues mache, dann sollte schon etwas Seriöseres sein, etwas, was tiefer geht, was schon auch unterhaltend ist. Aber gäbe es eine Sendung, wo du sagen würdest, da würde ich gerne auch mitmischen? Also ich gehe eigentlich immer davon aus, dass ich, wenn ich was mache, möchte ich schon etwas Neues machen. Mhm. Natürlich, die Zutaten wären die gleichen, aber die Mischung müsste anders sein und könnte man da schon was vorstellen. Ich glaube auch, dass die Unterhaltung sich wieder öffnen muss. Im Moment ist die gerade Unterhaltung und auch das Infotainment im Moment so einspurig. Ich möchte schon unterhaltend sein, aber etwas seriöser. Also nicht jetzt unbedingt angewiesen sein auf Gäste aus dem Schlagerbereich oder der volkstümlichen Musik oder was auch immer, sondern. Also wenn, wird es was Unterhaltendes sein, nicht Journalistisches? Etwas doch journalistisch, ja. Doch eher. Ja. Ja. Also könntest du sowas wie Christiansen dir auch vorstellen? Journalistische Unterhaltung. Ja, das ist ja wieder Talk. Oder wie Zack vielleicht. Vielleicht eher wie ein Magazin. Ja. Also ich glaube, dass man wieder mehr Magazine machen sollte, weil ich glaube, dass das heute auch die Show, wenn es Show sein sollte, auch auf der Straße liegt, dass man da auch schon viel mehr aufgreifen kann. Stichwort Schlager und Volksmusik. Du hast sehr viele Schlagersendungen moderiert, Volksmusiksendungen, ID Wunschkonzert mit Dagmar Barkow unter anderem. Magst du Schlager und Volksmusik? Wenn ich es präsentiere, muss ich natürlich es glaubhaft präsentieren. Mhm. Das heißt, ich mag die Leute, ich achte die Leute, die dort auftreten, aber es ist jetzt nicht die Musik, die ich jetzt zu Hause mir auflege. Welche hörst du zu Jazz, Hause? Ich bin Jazz-Fan. Jazz. Ich bin groß geworden mit dem Rock'n'Roll. Gott, was für ein Unterschied zwischen Jazz und den Wildecker Herzbuben, ne? Ja. Das ist natürlich krass. Ja gut, man muss das halt dem Publikum geben. Ich bin aber auch ein Schlagerfreund, deswegen ich will das gar nicht. Ich stehe auch zur Schnulze. Ja. Aber ich bin mit dem Rock'n'Roll groß geworden. Das ist 50er Jahre Musik. Und das prägt natürlich fürs Leben, also von Elvis Presley über Fats Domino und all die Leute. Man liest ja immer so einiges über die Gäste, also ich habe über dich auch gelesen, wisst ihr, auf was er früher gestanden hat? Er hat auf schwedische Blondinen gestanden, stimmt das? Ja, stimmt, ja. Ich bin ja am Wörthersee aufgewachsen und da gab es viele von denen, weil da gab es ein Sommercamp. Und dort sind dann die, das Abitur nicht geschafft haben, im Sommer zusammengezogen worden. Und das waren ja nicht die hässlichsten, weil die haben schon was anderes im Sinn gehabt und im Kopf gehabt, als zu lernen. Und deswegen war das auch eine ganz schöne Auswahl. Und dann funkte es aber irgendwann total hier in Köln. Aha. Und du hast deine Frau Gundel kennengelernt, mit der du seit vielen Jahrzehnten glücklich verheiratet bist. Ja. Auch eine Blondine, ne? Auch eine Blondine. Ich habe sie damals auch für eine Schwedin gehalten, auf die Entfernung. Und vielleicht hat es auch deshalb mich da so zu ihr hingezogen. Ja. Lebt ihr in Österreich? Nein, wir liegen in Köln. Ihr lebt in Köln? Ja. Mhm. Wie lebst du? Wie kann man sich das vorstellen? Hast du ein Haus oder eine Eigentumswohnung? Wir haben vor vielen, vielen Jahren ein kleines Häuschen gekauft. Damals haben wir gesagt, oh Gott, das kostet ja so viel, das kostet ja ein Vermögen. Und heute wär's eigentlich gar nichts. Und das haben wir nach und nach ein bisschen ausgebaut. Es ist ein Garten dabei, es sind ungefähr 900 Quadratmeter insgesamt Grundstücksfläche. Und dahinter ist das große Sürter Feld und in Rodenkirchen. Und totschick eingerichtet wahrscheinlich, weil Gundel, habe ich gelesen, Innenarchitektin ist. Ja, ja, aber das ist dann ein bisschen ihr Schaufenster. Ja. Vertiefen wir gleich nochmal. Jetzt kommt erstmal Jens dran und Jens ist 23. Mein hallo, Lieber. Richtig. Moin. Jens. Hallo Jens. Ja, hallöle. Deine Frage. Meine Frage ist ganz einfach. Ich wollte eigentlich nur wissen, inwieweit Herr Schauzer hinter der Sendung Plattenpech und Pannen steht. Also im Prinzip einfach, weil er wirkt nicht ganz so locker, wie es vielleicht für so eine Sendung, angemessen wäre, kann man nicht sagen. Aber Also wie weit du hinter der Sendung stehst? Also ich stehe voll hinter der Sendung, weil ich die Sendung auch eigentlich erfunden habe. Und das ist jetzt schon 15 Jahre her. Zusammen mit einem Kollegen von der Schreibenden Zunft haben wir uns das ausgedacht. Und damals gab es in Amerika kein America's Funniest Home Videos. Es gab damals überhaupt nur Schmalfilme, noch gar keine richtigen Videofilme. Also ist alles erst so entstanden, dass man eine solche Sendung so präsentiert, wie ich sie präsentiere, war von uns von Anfang an überlegt. Wir haben gesagt, wir wollen im Studio nicht versuchen, witziger zu sein als die Filme. Wenn die Leute über die Filme nicht lachen, dann stimmt die Sendung nicht. Und die Lacher müssen eigentlich durch die Filme kommen und durch die Beiträge, ob es jetzt Profipannen sind oder Amateurvideo, Situationskomik. Und deshalb bin ich da auch vielleicht auch für manche zu reserviert, aber ich habe das deshalb auch so gemacht und vielleicht auch dadurch schon jetzt 14 Jahre lang die Sendung am Erfolg gehalten. 14 Jahre, das ist wirklich Wahnsinn. Mhm. 14 Jahre. Jens, war's das? Ja, nur eine kleine Ergänzung. Ich meine, wir haben jetzt gerade den Geschmack so mitgekriegt, dass er mehr so eventuell was Magazinmäßiges machen wollte. Mhm. Wie es denn einfach zu dieser Sendung kam, war der Geschmack früher anders oder ja, hat sich das einfach gereicht in der Vergangenheit? Ich weiß es nicht. Also ich habe eine Sendung gesehen hier in Köln. Nicht eine Sendung, sondern einen Film, Zusammenschnitt. Das war in einem Programmkino in der Lupe. Vielleicht Kölner werden sich noch erinnern. Dort gingen die Studenten hin und haben irgendwelche Filme gesehen, die man in normalen Kinos nicht sehen konnte. Und das war Hollywood Outtakes. Also alles Szenen, die schiefgegangen sind. Und das war das eine Schlüsselerlebnis. Und das zweite war ein Foto in einer Kärntner Zeitung, wo ein Trauschiff getauft worden ist vom Landeshauptmann, das wäre hier der Ministerpräsident. Und die Taufpatin hat also die Flasche Sekt gegen das Schiff geschleudert und die kam immer wieder voll zurück, unbeschädigt. Und dann hat der Landeshauptmann gesagt, eine Frau, darf ich das übernehmen? Kavalier alter Schule. Und er hat gesagt, ich mache das mal richtig und hat dann Schwung genommen, hat aber vergessen, die Flasche loszulassen und ist dann kopfüber in die Trau geflogen. Und das wurde fotografiert, ein ORF-Team war zwar dabei, die haben aber zu spät die Kamera hochgerissen. Und dann hat solche Szenen müssen eigentlich die Leute doch zum Lachen bringen, wenn das schon in der Zeitung so komisch ist. Und dann haben wir daraus das gebastelt und da ist Pleitenpech und Bann entstanden. Selbst der Titel war für uns damals ein Arbeitstitel und der ist heute schon ja allgemein gut geworden. Mittlerweile wirklich, übergegangen. Ja. Jens, danke für deine Frage. Tschüss. Ja, danke auch. Danke. Tschüss. 14 Jahre Erfolg mit Pleiten, mit Pech und Pannen und mit vielen, vielen anderen Sendungen. Du musst doch eigentlich ein steinreicher Mann sein. Ja, ein Multimillionär. Wenn ich heute angefangen hätte oder mit dem Aufkommen der privaten Sender, könnte mich nicht beklagen. Ich kann mich jetzt auch nicht beklagen, aber damals war man auch so, das hat man im Grunde genommen die Idee und alles dem Sender gegeben. Mhm. Ja, einfach so? Ja, das. Wenn du das RTL verkauft hättest, also wenn. Ach, der Helmut Thoma hat mir immer gesagt, wenn sie das bei uns gemacht hätten, dann wären sie verträglich. Klar, das ist was anderes, aber ja. Ich beklage mich nicht. Ich fühle mich auch bei den öffentlich-rechtlichen wohl. Für was gibst du dein Geld aus? Wir haben es auch verlebt. Wir sind viel gereist oder reisen nach wie vor viel. Wir feiern Feste mit Freunden und. Ihr habt ja keine Kinder. Keine Kinder. Mhm. War das eigentlich eine bewusste Entscheidung, keine Kinder zu haben? Oder hat sich zunächst das ja. Zunächst war sie bewusst, weil wir gesagt haben, im Moment können wir die Zeit noch gar nicht erübrigen, die wir die Kinder brauchen. Mhm. Weil meine Frau in ihrem Beruf, sie war damals ja noch erfolgreicher als ich, weil sie stand ja vor der Entscheidung, sogar nach Amerika zu gehen und hat ja ein Angebot gehabt von einem großen amerikanischen Konzern, dort die ganzen Filialen europäisch auszurichten, was Innendekoration, Decoration betrifft, Interior Decoration, wie es drüben heißt. Und also da standen wir schon vor der Entscheidung, jetzt meine Karriere hier ganz sein zu lassen und beide rüber oder getrennt zu sein. Und da hat noch die Kindesplanung noch keinen Platz gehabt, weil wir gesagt haben, also das kann man gar nicht verantworten. Und dann schiebt man das auf und dann überlässt man das der Biologie sozusagen und dann hat es nicht mehr. Ist das heute so ein Punkt, wenn du oder wenn ihr so ganz still bei euch seid, dass ihr dann doch denkt, es wäre vielleicht doch schöner gewesen, wenn man ein Kind oder wenn man Kinder hätte? Es gibt solche Momente und es gibt auch andere Momente. Mhm. Wenn ich dann wieder sehe, jetzt der aktuelle Fall hier in Bad Reichenhall, vorgestern sind wir mit dem Auto durch Bad Reichenhall gefahren, weil wir von Salzburg nach Kitzbühel gefahren sind. Also dann überlegt man auch, und dann, das ist auch ein Kind von Eltern, und das macht, hat den Eltern diesen Kummer gemacht, oder andere Kinder dann sieht und sagt, also entweder haben die Eltern falsch eingewirkt auf die Erziehung, oder das Kind ist, also man sieht solche Fälle und solche Fälle, und da sagen wir, Gott sei Dank haben wir kein Kind. Auf der anderen Seite ist natürlich schon auch, man gibt vieles auf, was man eigentlich vermisst. Also viele Leute sagen ja, dass letztendlich vielleicht sogar, dass der Sinn des Lebens ist, ein Kind in die Welt zu setzen oder Kinder in die Welt zu setzen. Kannst du diese Frage für dich beantworten, warum du lebst? Ja, das ist eine schwierige Frage, weil der Sinn des Lebens ist eigentlich nicht nur, sich jetzt sagen wir mal, vorzupflanzen oder ein Kind zu zeugen. Das ist nicht der einzige Sinn, sondern Sinn ist ja auch, danach zu streben. Jetzt haben wir gerade diese religiöse Frage der Erlösung, die jetzt ja endlich auch mal geklärt. Und all diese Sachen, es ist gar nicht so einfach, sowas jetzt mit einem Satz zu beantworten. Es ist einer der Hauptsinne des Lebens, würde ich schon sagen, dass man Kinder zeugen sollte. Aber dann aber auch wirklich so, dass man kein schlechtes Gewissen dabei haben muss. Also diese Frage, die ich dir gerade vorgelesen habe, die letzte, die ich immer gerne stelle, was würden Sie Gott fragen? Ja. Was würdest du Gott fragen? Ich würde die so beantworten, warum bin ich? Das würde ich den Gott fragen, wenn ich die Gelegenheit hätte, ihn zu fragen. Warum bin ich und warum muss ich sterben, wenn ich schon bin? Aber jetzt wird es zu philosophisch, wir müssen eine kleine Pause machen. 1:37, kleines Päuschen. Und 19 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht haben wir mal wieder einen prominenten Gast hier. Und dieser prominente Gast ist Max Schautzer. Und ihr habt die Möglichkeit, Max alles zu fragen, was euch an Max Schautzer interessiert. Wenn ihr es gerne machen wollt, ruft ganz einfach an. Kostenfreie Telefonnummer 0800 5678 111. Kostenfreie Faxnummer 0800 5678 110. Frank ist der nächste Anrufer und Frank ist 26 Jahre alt. Ja, hallo. Frank, deine Frage. Ja, meine Frage geht an Herrn Schautzer, und zwar vergewissert er sich, ob sich die Leute nicht wirklich ernsthaft was getan haben, wenn sie sich tierisch auf die Schnauze gelegt haben, vor allem bei kleinen Kindern. Denn mir ist aufgefallen, Entschuldigung, dass wenn die hinfallen, wird sofort weggeblendet. Also alle lachen, hat sich auf die Schnauze gelegt. Also meinst du die Einspielfilme bei Pleiten, Pech und Pannen? Ja. Ne? Sieht manchmal heftig aus, stimmt. Ja, das wird ja sogar noch unterstützt, das wird ja sogar noch mit irgendwelchen Geräuschen dann noch unterlegt. Aber es ist nicht so heftig, wie es aussieht. Und ich kann wirklich mich verbürgen dafür, dass wir zwar dort Schluss machen, das machen wir bei allen Filmen, denn wenn der Lacher da war, dann würde es nichts mehr bringen, wenn man jetzt im Film... Es stehen alle wieder auf, also es ist nicht so, dass dann irgendwer verletzt liegen bleiben. Kinder haben sowieso das Glück, auch man sagt ja, dass auch dem, sag ich mal, den leicht Beschwipsten nach, wenn die stürzen, dass denen auch nichts passiert. Aber so viele Kinder sind gar nicht mehr in der Sendung. Natürlich sind Kinder sehr oft bei solchen Szenen auch als Beteiligte dabei, weil sie natürlich häufig gedreht werden. Also Kinder werden ja von Anfang an schon dokumentiert, wie sie aufwachsen, und was sie alles machen, und da läuft halt die Videokamera dabei, dann ist die Trefferquote da entsprechend groß, und natürlich auch bei Hochzeiten, weil da auch viel gedreht wird, und bei der Spaß für die Freizeitbeschäftigungen, wenn jemand schief fährt und zum ersten Mal auf dem Idiotenhügel ist, der ja nicht umsonst Idiotenhügel heißt, weil die Leute sich da halt so anstellen, wie sie sich anstellen, und wie wir das dann auch zugeschickt bekommen. Aber unsere Redaktion geht da sehr sorgfältig damit um. Wir haben eine Zeit lang Material gehabt aus Japan. Das ist Gott sei Dank schon einige Jahre zurück. Und da bin ich froh, dass wir dieses gekaufte Material nicht mehr haben, dass das schon jetzt versendet worden ist. Das also, denn da habe ich das Gefühl gehabt, dass die Amerikaner also da keine Skrupel haben und vielleicht Kinder sogar in so eine Situation dann noch reinstoßen. Ja, bewusst lancieren, ne? Solche Situationen. Ja. Frank, danke für deine Frage. Wie sieht's aus mit Lebensmitteln? Ich meine, teilweise sieht man ja auch, dass so ein ganzer Stapel Brot oder Eier oder Torten oder was auch immer einfach umfällt. Ich meine, das wird hinterher alles aufgegessen. Ja, wie? Nein, da gibt's so viele Leute. Nein, das sind ja meistens so Hochzeitsfeiern oder Geburtstagsfeiern, aber da muss ich mich schon wundern, wie manche sich dusselig anstellen und dass da halt so eine Hochzeitstorte, da rutscht jemand aus mit der Hochzeitstorte und so, das ist halt Situationskomik, das kann man auch nicht stellen. Das natürlich, hin und wieder kommen Filme, wo man sagt, also das brauchen wir nicht zu nehmen, weil da hatte jemand was inszeniert. Das sieht man sofort. Das glaube ich, ja. Aber die anderen Sachen, die sind halt, das ist aus der Situation entstanden und sowas kann man gar nicht inszenieren. Frank, danke für die Frage. Ich wollte noch fragen. Jetzt aber. Könntest du mir wohl zwei Autogrammkarten schicken, bitte? Ja, machen wir. Wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Adresse. Okay? Okay. Tschüss, Frank. Tschüss. Gerade am Anfang, bei meinen Einstiegsfragen, hast du eine Bemerkung zu der Frage mit was würdest du Gott fragen, gemacht. Was den derzeitigen Papst betrifft. Was kritisierst du an dem aktuellen Papst? Also seine Einstellung zur Empfängnisverhütung. Seine Personalentscheidungen, die er getroffen hat, also sind sehr... Bist du Katholik eigentlich? Ja. Also Personalentscheidungen in Österreich, also in Salzburg, in Vorarlberg und in Wien, also wo Bischöfe, also wirklich, also sagen wir, Erzkonservative, die eigentlich auch bei der Bevölkerung nicht so ankommen, einfach durchgedrückt worden sind und auch in Deutschland gibt es solche Entscheidungen. Und also ich glaube, dass der Papst eigentlich dazu da ist, und er hat ja vielversprechend begonnen, um auch die Kirche wieder ein bisschen mehr, nicht so reformieren, weil es muss nicht sein. Also ich finde schon, dass zu viele Reformen der Kirche auch nicht gut täten. Gab es Momente bei all der Kritik in den letzten Jahren, während er Papst ist, dass du überlegt hast, aus der katholischen Kirche auszutreten, weil dich das so sehr provoziert hat, gab es da. Ja. Da bist du nicht der Einzige. Also es sind ja nun, das hört man aus sehr vielen katholischen Kreisen, dass die Leute sehr unzufrieden sind. Harald Schmidt wird's nicht sein. Der ist älter, der ist viel älter. Dieser Harald ist nämlich 29. Genau, grüßt euch beide. Er ist 29, hallo. Vom Papst mal was ganz anderes. Domian als Schlagerfreund und Herr Schauter, mal eine ganz bescheidene Frage. Erklären Sie mir doch bitte mal, wieso es im deutschen Fernsehen und auch in Ihren Sendungen für mich, ich empfinde das zumindest manchmal so, diese Verarschung gibt, ich sag's jetzt mal ganz knallhart, dass die Künstler in den meisten Fällen nicht live singen dürfen in ihren Sendungen oder überhaupt in Unterhaltungssendungen allgemein. Woran liegt das? Es kann doch gar kein so großes Problem sein. Okay, das kann er wirklich beantworten, weil er genug Sendungen diesbezüglich gemacht hat. Das ist zunächst mal ein technisches Problem, also in einer großen Halle den Ton so hinzukriegen, dass er wirklich so professionell klingt, wie die Käufer von CDs das gewohnt sind, ist die eine Sache. Und wenn man das den Künstlern freistellen würde und sagen, ihr könnt jetzt euch selbst entscheiden, ob ihr live singen wollt oder Playback singen wollt, dann gibt es da Unterschiede, die natürlich manche Künstler dann benachteiligen würde, und das wollen die Künstler selber nicht. Natürlich gibt es auch viele Künstler, die können gar nicht live singen. Die haben im Studio ein Produkt hergestellt, und Aber dieses Problem gibt es übrigens nicht nur bei Schlagersängern, das gibt es auch bei Opernsängern. Ich habe mich mit einem Opernsänger schon mit diesem Problem mal intensiv und beschäftigt und mich darüber unterhalten. Die haben gesagt, wir können diese Qualität, die heute auf der CD den Käufern geboten wird, gar nicht mehr auf der Bühne oder im Konzertsaal bringen, weil dort wird ja so ausgefeilt eine Arie aufgenommen, dass wir mit allen Fehlern, die wir haben und mit allen technischen Imponderabilien das gar nicht so nachvollziehen können. Also der Unterschied zwischen einer doch sehr hochqualitativen Produktion im Studio und einer Live-Darbietung auf der Bühne wäre einfach zu groß. Wobei das ich ist Harald, nicht nur Schlager, sondern ist nur, auch nur, ich gehe davon aus, dass dich da ganz dringend einschreiten. Ja. Ich empfinde das aber, und ich muss das mal für mich ganz knallhart sagen, ich empfinde es für mich als Betrug, wenn der Zuschauer in einer Wettbewerbssendung ein Wettbewerbssendung, ja, das sowieso. Ja. Ja, und das ist für mich eine Form des Betrugs, so eine Verarschung an den Zuschauer. Ja, weil ich kann das nicht bewerten, weil eine Aufnahme im Tonstudio ist logischerweise was ganz anderes wie in einem Fernsehstudio. Ich muss dir da vollkommen recht geben, Harald. Ja. Ich ärgere mich da auch oftmals im Fernsehen, wenn ich das sehe. Und ich würde gerne in Kauf nehmen, wenn die Qualität nicht so optimal ist, aber ich dafür mitbekomme, dass die Leute live singen. Aber guck dir an, ja, der Fitparade, die kriegen das wunderbar in den Griff und das ist 110% Live-Gesang dort. Ja. Ich habe es früher immer so bewundert, bei Bio, in Bios Bahnhof, da war ja eisernes Gesetz, alle müssen live singen, es gibt auch kein Halbplayback. Ja, da gab es aber eine ganz tolle Band, Peter Herbertsheimer, der hat die live begleitet. Es kommt ja noch was anderes dazu, dass heute eine Platte wird aufgenommen, da kommt der Sänger ins Studio und singt auf ein fertiges Playback schon drauf. Der hat die Musiker gar nicht gesehen, die dort ihn begleiten und gar nicht gehört vorher, sondern jetzt kriegt er das vorgesetzt und da muss er einfach drauf singen. Ja. Oder vielleicht hört er das gar nicht. Oder was noch viel schlimmer ist, wenn ihr zum Beispiel in großen Fernsehshows, da muss ich immer wirklich lachen manchmal dabei, da steht ein riesiges Orchester dahinter und das ist alles voll Playback und die spielen dann irgendwas, was überhaupt nicht gespielt wird. Und ganz viele Sänger können gar nicht richtig synchron den Mund bewegen. Ne? Ja. Das ist dann immer ganz besonders peinlich. Ja, ja. Also ich glaube, damit müssen wir leben, Harald. Das wird immer noch heftiger werden. Alles klar. Danke für deinen Anruf. Abend, tschüss. Danke, tschüss. Gab es in diesen Jahren eigentlich für dich, oder vielleicht heute noch, ein Vorbild? Dass du sagst, so, das ist jemand... Also ein Vorbild eigentlich weniger, sondern weil ich mich nie davon leiten lassen wollte, mich jetzt unbedingt an jemanden direkt zu orientieren und jemanden nachzuahmen. Aber es hat Kollegen gegeben, die sehr respektiert habe und von denen ich auch viel gelernt habe. Unter anderem zum Beispiel Hans Rosenthal. Mhm. Hans Rosenthal habe ich sehr viele Hörfunksendungen gemacht und der hat mich eigentlich zur Unterhaltung geholt. Das war der immer hochsprang, ne? Ja, genau. Dalli Dalli. Genau, das ist Spitze, hat er gesagt. Und der hat eigentlich mich auch überredet und auch vorgeschlagen für Allein gegen alle, die erste große Unterhaltungsshow, die ich moderiert habe. Und ihm habe ich zu verdanken, dass ich in der Fernsehunterhaltung gelandet bin. Also das, wenn es einen geben sollte, dann kann es nur er sein. Wer ist für dich im Moment der beste Entertainer in Deutschland? Wir haben verschiedene Entertainer mit sehr unterschiedlichen Fähigkeiten. Mhm. Und wenn wir die einzelnen Fähigkeiten rausgreifen, können wir daraus einen ganz tollen Entertainer machen. Aha, also es gibt einen für dich, der abendfüllend wäre, würde ich sagen. Es gibt einen fantastischen Harald Schmidt mit einem unheimlichen Wortwitz, mit einer Eloquenz und mit einer Stand-up-Qualität. Also der braucht gar nicht das alles, was in der Show drumherum ist, würde er gar nicht brauchen. Wir haben einen sehr, sehr schlagfertigen Thomas Gottschalk, der auch wirklich mit jeder Situation fertig wird, der auch generationenübergreifend das Publikum anspricht. Das ist ja auch sehr, sehr wichtig. Also wir haben schon einige Persönlichkeiten. Wer ist für dich der Schlechteste? Aber ich sage nur immer, in Amerika hat es zuletzt in Las Vegas, leider leben die ja nicht mehr, auch nicht mehr so funktioniert mit den großen Star-Auftritten. Mhm. Die haben auch nicht mehr die Hallen gefüllt. Inzwischen gibt es natürlich Siegfried und Treu und solche Leute. Aber damals gab es einen Auftritt von Jay Lewis, Frank Sinatra und Dean Martin zusammen. Die drei mussten auftreten, um wirklich für einige Wochen die Showrooms zu füllen. Da habe ich mir gedacht, also Mensch, wenn die Einzelnen schon nicht mehr ziehen da drüben. Es ist schwierig, also Entertainer. Gibt es denn jemanden, wo du sagen würdest, nee, den muss ich mir nicht antun? Ach, das würde ich jetzt aber gar nicht sagen, weil ich eigentlich nie öffentlich über... Ich habe natürlich meine Meinung und ich könnte da schon jemanden nennen, aber das ist ja meine ganz persönliche Entscheidung und da gibt es auch den Knopf, wo ich abdrehe, sagen, nee, also muss nicht sein. Mhm. Aber an sich, jeder hat seine Fähigkeiten und nicht umsonst steht er eigentlich da, wo er jetzt ist. Also das ist dann persönlicher Geschmack. Ich finde das auch sehr, sehr respektabel, diese Antwort. Und ich mir dreht sich im Moment wirklich der Magen rum, wenn ich mitbekomme, wie viele Leute sich jetzt an den Tod von Rex Gildo ranhängen und sich wichtig tun. Ich hatte hier in der Sendung jemanden auch, der vorgab, mit Rex Gildo ein Verhältnis gehabt zu haben. Ja. Ich möchte darüber nicht sprechen. Man kann das kritisieren, wie er gelebt hat, aber man muss Respekt vor dem Toten haben und ich finde, man sollte sich jetzt so verhalten, wie er es am liebsten gehabt hätte, nämlich den Mund halten. Finde ich, ne? Dass man, ja, aber da muss man den Medien auch den Vorwurf machen. Ja. Also die Medien, die ihn eigentlich totgeschwiegen haben und ihn, wenn sie über ihn geschrieben haben, dann war das nur der Hossa-Mann oder der Hossa-Sänger. Mhm. Die füllen jetzt ihre Seiten mit seiner Biografie, mit allen Storys, die man jetzt drumherum rankt. Also wenn man ihn vorher ignoriert hat und nicht wahrgenommen hat, dann soll man ihn jetzt auch in Ruhe lassen. Mhm. Das ist eine große Heuchelei und nicht nur jetzt von sogenannten Kollegen und Moderatoren, die jetzt glauben, sie müssten jetzt ein psychologisches Urteil über ihn abgeben und so. Auch das finde ich nicht in Ordnung. Nur in Ruhe lassen, das war seine Entscheidung. Mhm. Ob es ein Kurzschluss war, das weiß man nicht, oder ob es jetzt geplant war. Aber das ist ja jetzt auch nicht mehr so relevant. Nur dieses Nachhinein, das Betrachten und hineininterpretieren oder jetzt Nachhinein noch zu outen und zu sagen, das grässlich. War, ja, das, also war sein, das war seine Entscheidung. Der wollte, er war glücklich mit dem Leben. Ja. Das andere waren Probleme, die ja nicht unbedingt nur mit dem Beruf zu tun hatten. Da muss ja auch so einem Künstler zugestehen, dass er auch private Probleme hat, dass er auch Liebeskummer hat oder was auch immer. Ja. Peter, 22 Jahre. Hallo. Guten Abend. Hallo. Deine Frage. Ich habe eine Frage an Max Schautzer. Ja. Und zwar, wie geht er damit um, dass das Fernsehen mehr und mehr den Trend zum Jugendpublikum sucht? Sprich, halt alte Moderatoren, ältere Moderatoren. Gute Frage. In seinem Fall. Gute Frage. Ausrangiert. Mhm. Und man nimmt die alten Leute gar nicht mehr ernst und man tut so, als würden die alten Leute gar nicht mehr existieren. Man macht nur Programme für Leute bis 49. Maximal. Ja. Es ist natürlich dieser sogenannte Jugendwahn, das ist schon ein Problem. Ich finde es nicht gut, dass heute Serien produziert werden, wo Schauspieler ab 35 keine Chance mehr haben oder wenn der Opa in der Handlung zwar vorkommen soll, dann aber nur in indirekter Rede, dann wird er nicht gezeigt, dann wird nur von ihm gesprochen und wird dann nur zitiert. Aber in Amerika habe ich vor 2 Jahren in der New York Times einen ganz großen Bericht gelesen, über die ganze Seite, über die Upper 50s. Also die hat man dort längst schon entdeckt, also die Leute über 50, die Werbewirtschaft natürlich. Und hat man gesagt, also das sind doch jetzt unsere Zielgruppen der Zukunft. Die haben das Geld, die verleben es, denn wenn sie wollen ja gar nicht mehr vererben, denn die nächste Generation, die erben soll, hat ja auch schon etwas erreicht, also die brauchen das im Grunde genommen gar nicht mehr. Also und langsam fängt das auch bei uns an. Es hat jetzt hier wieder Medientage in München gegeben, da war es ein großes Thema. Diese willkürliche Grenze mit 49, warum sind Leute bis 49 fürs Fernsehen interessant und ab 49 dürfen sie nicht mehr stattfinden? Das ist ja von der Werbewirtschaft irgendwann gesetzt. Die Medien, Spezialisten und Medienwissenschaftler haben das dann irgendwann noch mit Untersuchungen noch gestützt und so ist dann halt eine Grenze, die im Grunde genommen aber das Publikum und nicht nur das Publikum, sondern auch Moderatoren oder Schauspieler, was auch immer, in 2 Lager teilt. Die einen, die heute in sind, die heute eigentlich gefragt sind und die anderen, die eigentlich schon zu den Leuten gehören, die out sind. Aber diese Gruppe der Out-Schicht, die wird ja immer größer. Peter, du bist 22 Jahre alt, ne? Ja. Ist das so, dass du dich vergrault fühlen würdest, wenn mehr alte Leute im Fernsehen auftreten würden? Nein, nicht unbedingt. Also es kommt auf die Art der Leute an. Mhm. Also ein Mann wie Biolek sehe ich zum Beispiel gerne. Mhm. Mhm. Und mich interessiert, Entschuldigung, dass ich deine Frage jetzt etwas abwehre, aber mich interessiert vor allen Dingen auch, ob Max Schautzer selber persönlich da vielleicht auch ein großes Problem mit hat. Kriegst du den Druck schon, dass die Medienmacher dir zu verstehen geben? Nein, das muss man eigentlich selber spüren. Man muss das auch selber akzeptieren und man muss ja auch sich überlegen, was man selber gerne sehen möchte. Also ich glaube, alte Leute wollen auch keine alten Sendungen sehen. Alte Leute sehen gerne auch junge Leute, ist ja klar. Es muss durchmischt sein. Ja, das aber ist, ich finde dieses Entweder-Oder, das finde ich so schlimm. Es muss sowohl als auch geben. Für mich eine sehr schöne Sendung, die jung und alt angesprochen hat, war die von Dieter Wedel produzierte Serie Der große Bellheim. Mhm. Da wurden plötzlich alte Menschen mal wieder gezeigt, dass sie auch was leisten können. Heute werden alte Menschen ja doch in vielen, vielen Sendungen ja auch im Grunde genommen lächerlich gemacht. Peter, ja, danke. Aber, halt, jetzt ist Schluss. Ich habe noch, hier sind noch einige Leute. Peter, danke für deinen Anruf. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Danke, bitte. Und ich bin sehr stolz, dass hier ganz viele alte Leute auch mal zuschauen. Neben den Jungen, ja, das ist so, ja. Hubertus ist noch dran, 27. Ja, hallo. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Herr Schautzer. Hubertus, hallo. Erst eine Kritik vorweg. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, die Sendung selbst so von Ihnen schaue ich mir eigentlich nicht so gerne an. Weil ich bin damals, so wie ich bei meiner Mutter noch gewohnt habe, sie ist übrigens ein sehr, sehr großer Fan von Ihnen. Und da bin ich mehr oder minder so gezwungen geworden mit, also die Sendung teilweise noch mit anzugucken. Das vergisst man nicht, ja. Das vergisst man nicht. Ja. Hubert, formulier mal die Frage, wir haben nicht mehr so sehr viel Zeit. Ja, ich wollte wissen, wie das Herr Schautzer geschafft hat, so lange eigentlich sich im Showbusiness, im Showgeschäft, so lange doch, sage ich mal, so hoch mit einer der besten Moderatoren zu sein. Hat er ein Geheimrezept? Nee, eigentlich nicht. Verrat? Nein, ich glaube, auf Distanz zu bleiben zu dem, was man macht, sich selber nicht so wichtig zu nehmen, den Beruf aber ernst zu nehmen und vor allem das Publikum. Ich war nur eigentlich 4 Jahre angestellt in der ganzen Zeit. Ich habe mich immer als freier Mitarbeiter dem Fernsehen angedient und die Angestelltenzeit war sogar ein kommerzieller Sender bei RTL Radio. Und für mich war immer die höchste Distanz, es war nicht die Hierarchien in den Sendern, sondern war das Publikum. Mhm. Und eigentlich, das hat mich gerettet und über die Zeit gerettet und vor allem das zu bleiben, was man ist und nicht versuchen, irgendwie einem Trend nachzulaufen, versuchen, jung zu sein unbedingt oder zu wirken oder den Hampelmann zu spielen, wenn man es im Innern oder vom Wesen her gar nicht ist. Hubertus, das war eine gute Antwort, ne? Sich selbst nicht so wichtig nehmen, aber das Publikum. Ja, ich hätte da noch was. Und zwar sagt der Herr Schautz ja von wegen, dass er doch Harald Schmidt auf seine Art eigentlich ganz gut findet. Wobei ich da Herrn Schautz eigentlich Unrecht geben möchte, weil Herr Schmidt doch teilweise in seinen Sendungen, die er da macht, in seiner Late-Night-Show, doch auch über Leute, mit denen er redet, auch die Leute auch ganz schön durch den Kakao zieht. Na gut, das ist natürlich das Polarisierende an Harald Schmidt. Hier wird nicht schlecht über Harald Schmidt gesprochen, das gestatte ich nicht. Hubertus, alles Gute, danke für deine Frage. Tschüss. Tschüss. Stimmt es eigentlich, dass du und Gundel getrennte Schlafzimmer habt? Ja, ja. Ja. Immer schon, ja. Warum? Ach, ich finde das wichtig, weil deine will noch lesen und also ich habe immer viele Bücher neben meinem Bett und meine Frau hat auch viel Literatur und dann manchmal will man gleich einschlafen und ich finde, dass man sich dort irgendwo noch zurückzieht, das finde ich schon ganz gut. Du bist eine Leseratte. Was liest du gerne? Was sind so deine Lieblingsthemen oder Bücher? Ich habe immer so mehrere Bücher. Ich habe vom Sachbuch bis zur Belletristik immer etwas da. Und je nachdem, wenn ich sehr müde bin, dann habe ich ein Magazin da liegen und blättere darin. Also ich lese sehr viel. Also was am liebsten? Eigentlich auch sehr viel Biografisches, also Biografien von gibt es was Aktuelles, wo du gerade dran bist, wo du sagst, das fesselt mich sehr? Im Moment habe ich, was habe ich jetzt da liegen? Ich habe ein Buch jetzt da, der Gottesbeweis. Der Gottesbeweis, der Gottesbeweis. Da brauchen wir jetzt noch einige Stunden, wenn wir uns da weiter unterhalten sollten. Die Sendung ist fast zu Ende. Das ging wieder irrsinnig schnell, ne? Wahnsinnig schnell. Ich danke dir. Hat mir Spaß gemacht. Ja, mir auch. Ich danke dir sehr herzlich, dass du hier warst. Komm gut nach Hause. Danke. Komm gut in dein Schlafzimmer. Und dir weiter viel Erfolg und vor allem ein so tolles Publikum, das du hast. Vielen Dank. Alles Gute, Max. Danke dir. Ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik war Jeanette Krause. Morgen sind wir wieder da, dann mit einer offenen Talk-Radioshow, 1 Uhr Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Dann könnt ihr mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Ab 1 Uhr. Schöne Nacht. Bis morgen. Bye-bye. Ciao. We'll be right back.